hat es Gott nur zugegeben. Wir wären längst nicht mehr am Leben. Sie rissen uns aus Rachgier hin. So zornig ist auf uns ihr Sinn. Es fährt uns ihre Wut wie eine wilde Flut und als beschäumte Wasser überschwemmen und niemand hört es.